Sie können genau erkennen, wann wer was geändert hat. Sie können Texte freigeben, unterschreiben und weiterleiten. Es werden verschiedene Versionen gespeichert. Zu bestehenden Texten können neue Dokumente hinzugefügt werden, etwa Scans von Schreiben, die noch als Papierpost eingehen. Menschen, die mit funktionierenden E-Akten arbeiten, sind davon meistens ziemlich begeistert. Dr. Florian von Allemann, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Berlin, berichtet etwa von großen Zeitgewinnen. Gerichtsverfahren werden nicht mehr wochenlang ausgebremst, weil der Richter auf die Lieferung einer Akte aus dem Bezirksamt warten muss. Auch das Absetzen von Beschlüssen wird extrem beschleunigt, weil die Akte nicht mehr durch lange Flure gefahren und abgezeichnet werden muss, sondern der Entwurf per Klick von allen Mitgliedern einer Kammer unterschrieben werden kann. Verwaltung insgesamt wird schneller. Die alten Papierakten lassen sich nicht einfach per Stichwort durchsuchen. Man muss wissen, wo was steht und notfalls die ganze Akte durchblättern. Bei der E-Akte ist eine Suchfunktion hingegen Standard. Auch Homeoffice ist für Verwaltungsmenschen ohne E-Akte kaum machbar, weil sonst Aktenberge mit ins Private wandern müssten, die dann für andere tagelang nicht zu nutzen wären. Aber wenn die E-Akte so großartig ist, was hält sie dann auf? Problem Nummer 1. E-Akten sind noch in viel zu wenigen Behörden und Gerichten Standard. In einigen Bundesländern werden E-Akten zwar immerhin getestet und schrittweise eingeführt, so ist beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit schon recht weit gekommen, wie uns Mitarbeitende geschrieben haben. Erste Gehversuche mit der E-Akte am Berliner Verwaltungsgericht haben ebenfalls gezeigt, die Technik an sich ist super, ein gigantischer Fortschritt. Aber nur so lange, bis eine E-Akte an andere Behörden oder andere Gerichte, womöglich gar in einem anderen Bundesland, weitergereicht werden sollen. Hier schlägt Problem Nummer 2 zu, das wir oben schon erwähnt haben. Es gibt bisher keinen einheitlichen, bundesweiten und für alle Behörden und Gerichte verbindlichen Standard, wie genau eine E-Akte auszusehen hat. Es gibt mindestens 2 Standards. E-Akten können daher unmittelbar nur mit Behörden und Gerichten ausgetauscht werden, die dasselbe System verwenden. Viel zu oft also wird die E-Akte dann doch wieder ausgedruckt und der Papierstapel mit der Post verschickt. App Store. Ein effektiver Weg, solche Standards durchzudrücken, wäre eine Art App Store für Verwaltungssoftware. Der hätte viele Vorteile. Für die Verwaltung wäre so eine zentrale Softwarequelle attraktiv, weil sie Fachverfahren bekäme, bei denen sie sicher sein könnte, dass sie alle relevanten Standards unterstützen und also mit allen anderen Lösungen funktionieren, die diese Standards ebenfalls verwenden. Ein App Store der Verwaltung würde Aufwand und Risiko für Kommunen deutlich verringern. Denn wenn eine Landesdatenschutzbeauftragte, ein Landesdatenschutzbeauftragter das Okay für eine bestimmte Software gegeben hat, kann dieses danach für alle Länder gelten, sodass Verwaltungen wissen, die Software kann ich einsetzen, ohne erstmal eine komplexe datenschutzrechtliche Evaluation zu machen. Dasselbe gilt für die Sicherheit der Software. Der Bund auf der anderen Seite könnte Anbietern sagen, wenn ihr Software über diesen App Store an Verwaltungen verkaufen wollt, müsst ihr bestimmte Bedingungen einhalten. Ihr nutzt zumindest auch unser Payment-System, unser ID-System und unterstützt folgende Liste an Standards, sonst kommt ihr hier nicht rein. Idealerweise wären die Fachverfahren im App Store auch Open Source, also Software, deren Quelltexte jeder lesen und verändern kann. Denn bisher läuft der typische Erwerb von IT in der Verwaltung etwa so ab. Eine Behörde kauft bei einem Anbieter ein Programm. Das wird dann auf den Rechnern jedes einzelnen Büros installiert oder ausgerollt. Dann schult das Unternehmen die Beschäftigten mehr oder weniger gründlich in der Anwendung des Programms. Häufig ist die Software nicht besonders anwendungsfreundlich, funktioniert aber zunächst einigermaßen. Irgendwann muss sie aktualisiert werden, weil etwa ein neues Gesetz in Kraft tritt. Und jetzt fangen oft die Probleme an, denn die Software muss bisher fast immer zwingend von jener Firma auf den neuesten Stand gebracht werden, die das Programm entwickelt hat. Andere Firmen haben normalerweise den Quelltext nicht, in dem die Software geschrieben ist. Dann muss die Software auf jedem einzelnen Rechner installiert werden. Diese Art der Updates von Behördensoftware ist aufwendig, teuer, aber leider meist alternativlos, mangels Zugriff auf den Quelltext.